dennoch gehen, wenn unsere Gefühle sich nur noch im Kreis rumdrehen. Blaue Seligkeit, die gaukelt uns was vor, doch wir sind noch nicht davon befreit. Hey, sieh mich stehen, ich warte auf dich. Unsere Mütter, unsere Väter sind dir wichtiger als ich. Sind wir eins, sind wir alles, was ist unsere Struktur? Hey, grab mal nach, entdecke dich und auch deine Natur. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Deck and dead on. Susi, Susi, geh deinen eigenen Schritt. Wenn du kommst voll außer Atem, rennst du mit den anderen mit. Oder sind sie dir zu langsam, dann lass sie doch mal stehen. Und sei es nur, um kurz einmal um die Ecke rumzusehen. Wenn du weißt, wer du bist, hey, wenn du weißt, dass du lebst, dann ist es einfach, sie zu lieben, ohne dass du an ihnen klebst. Wenn du gibst dir dann alles und den anderen genug, genießt das Geben und das Nehmen, Atemzug um Zug. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Deck and dead on. Und ich glaube, dass das nicht alles ist. Glaube nicht, dass du das bist, was du bist. Glaube nicht, dass du das tust, was du willst. Und doch glaub ich daran, dass du es fühlst. Susie. Susie, Susie, komm, stell dich nicht so dumm. Stell dich mit mir in diesen Regen rein. Hey, komm, trödel nicht herum. Susi, Susi, komm, wir laufen einfach über. Die Welt braucht Menschen so wie wir, ein einfaches Kaliber. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Rang down, deck and dead on. Deck and dead on, deck and dead on. Deck and dead on, deck and dead on. Deck and dead on, deck and dead on. Deck and dead on, deck and dead on.